unsere Insel. Alando ist ein Geheimnis der Schlümpfe. Unsere Insel ist ein kleines Paradies, nur für uns. La la la la la la la la la la la la la la la la.